meinen Wagen angeschafft. Fortschritt! Ottilie, nimm deinen Kurs für Literatur, dazu Englisch und Französisch. Felsental marschiert ein Bataillon. Augen

Bürgermeister, die beleidigten Streiter, bitte die Schlussabstimmung noch einmal. Noch einmal für die Filmwochenschau. Aber natürlich. Also los. Die Stiftung der Blair-Zachanasian ist angenommen. Einstimmig, nicht des Geldes wegen. Nicht des Geldes wegen. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Und aus Gewissensnot. Und aus Gewissensnot. Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Schwein. Polizeiwachtmeister, beherrschen Sie sie. Verzeihung, es hinkt mit mir vor.